Kundgabe 5769. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.09.1953. Binden des Satans. Neue Erde. Die Macht des Bösen wird gebrochen für lange Zeit. Der Satan wird in Ketten gelegt. Eine Zeit des Friedens wird die Zeit des Kampfes im Universum ablösen. Es wird keinem Wesen der Finsternis mehr möglich sein, die Menschen auf der Erde zu bedrängen. Es wird der Satan selbst mit seinem Anhang gebunden sein, auf lange Zeit. Und die Menschen auf der neuen Erde lösen seine Fesseln nicht, weil sie Gott innig verbunden sind und sie nichts mehr anstreben, außer ihm, der sie nun in Liebe versorget geistig und leiblich. Diese Zeit des Friedens auf der neuen Erde ist der Ausgleich für die Zeit unbeschreiblicher Not in der letzten Zeit auf dieser Erde, die den Menschen beschieden ist, die Gott treu sind und bleiben wollen. Es ist für diese wahrlich eine Zeit des Kampfes, weil sie geistig und irdisch bedrängt werden und sich selbst kaum derer erwehren können, die ihnen nachstellen, die sogar ihr Leben bedrohen, so sie nicht nachgeben wollen. Doch diesen Menschen wird immer wieder die Zeit des Friedens verheißen durch Seher und Propheten. Die Zeit, wo ihnen von keiner Seite mehr Gefahr droht, wo Leib und Seele sich erquicken dürfen an den Wunderwerken göttlicher Liebe, wo ein seliger Friede einzieht in das Herz durch die Gegenwart dessen, den sie lieben und für den sie gelitten haben. Alles wird friedvoll sein, Schöpfungen und Geschöpfe werden sich ergänzen. Und auch das noch gebundene Geistige wird streben und seinen Widerstand schnell aufgeben, weil es die Nähe dessen spürt, dem es sich wieder ergeben soll, und weil die geistigen Ausstrahlungen der Menschen das Gebundene in den Schöpfungen wohltätig berühren. Der Willensentscheid ist von den Menschen schon getroffen worden, und es ist daher auf der neuen Erde keine Willensprobe mehr nötig, denn die Menschen gehören mit Leib und Seele Gott an, von dem sie sich nun nimmermehr lösen können. Alles Satanische aber schmachtet in der Finsternis. Es ist aufs Neue gebannt, in der festesten Form. Es kann keinen Einfluss mehr ausüben auf das Geistige, das dem Licht zustrebt. Es muss sich dem Willen Gottes fügen und ist seiner Kraft beraubt auf endlos lange Zeit. Und der Satan selbst ist geschwächt, denn alles, was ihn und seine Macht stärkte, ist gebunden und also auch seinem Einfluss entzogen. Er ist inmitten seiner Welt kraftlos, so lange, bis ihm wieder Stärkung wird durch den verkehrten Willen der Menschen, was aber erst wieder nach langer Zeit eintritt, wenn die ersten Geschlechter der Erde, die Bewohner des Paradieses und deren Kinder und Kindeskinder längst in das geistige Reich eingegangen sind, wenn neue Geschlechter sein werden, die sich schon wieder spalten werden in ihren Willensrichtungen. Dann werden auch wieder Menschen sein, die sich von der Materie gefangen nehmen lassen und die nun durch ihr Verlangen danach die Ketten dessen lösen, der Herr ist, der unerlösten Welt. Dann wird auch der paradiesische Zustand ein Ende haben. Die Zeit des Friedens wird wieder einer Zeit des Kampfes weichen zwischen Licht und Finsternis. Denn nun beginnt das Ringen wieder um die Seelen der Menschen, bis wieder eine Entwicklungsperiode abgelaufen ist, doch mit dem Erfolg, dass unzählige Wesen zur Vergeistigung gelangt sind und die Macht des Satans abnimmt, stets mehr und mehr, bis auch er einmal sich ergeben wird, was jedoch noch undenkliche Zeiten und Erlösungsperioden erfordern wird. Amen.